Urlaub im Süden unten am Meer. Da lag ein Engel am Strand. Ein kurzer Blick und schon war es um mich geschehen. Endlos die Stunden der folgenden Nacht. Ich hab nur immer wieder gedacht, was muss ich tun, um dich morgen früh zu sehen? When I feel the time is right and you're staying by my side, my heart beats. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. Nach nirgendwo, mit mir allein als Passagier. Mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich weiter weg von dir. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es noch gestern gar nicht gab. Ich hab gedacht, du glaubst an mich und dass ich dich für immer hab. Es fährt ein Zug nach nirgendwo und niemand stellt von grün auf rot das Licht. Macht es dir wirklich gar nichts aus, dass unser Glück mit einem Mal zerbricht? Oh Maria, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, bitte glaube mir, was auch immer mit der anderen war. Das ist vorbei, ich schwöre es dir. Oh Maria, du lässt mich gehen. Doch meine Träne in deinem Blick, eine Träne, die hab ich gesehen. Will sie mir sagen, komm noch zurück. Nach nirgendwo, nirgendwo, nirgendwo. den Atem an. Die Sterne gingen auf, als ich dich in die Arme nahm. Dein Feuer auf der Haut, du spielst mit deinem Haar. Du hast mich längst durchschaut, Sehnsucht wird wahr. Weit, weit von hier tanzen Wellen, singt das Meer. But I'd say it's red for you. Oh,

Just only one night. There's a reason for the warm sweet nights, and there's a reason for the candlelights. Must be the season when the love rides shine all around us. So let that wonder take you into space and lay you under its loving embrace. Just feel the thunder as it warms your face. You can't hold back. Just let your love go. Such die